Der NetBib-Podcast. Der kuriöse Bibliotheksbote, worin zu finden sind allerlei neue Zeitungen. Nach längerer Abwesenheit ist der NetBib-Podcast zurück und ich hoffe, Sie haben mich wenigstens etwas vermisst. Am Mikrofon wie gewohnt Christian Splies. Die Rückkehr kommt gerade rechtzeitig für die Teilnehmer des HBZ-Lehrgangs, die jetzt mal einen Blick in den Quellcode des Podcastes werfen können, sozusagen. Denn die HBZ-Teilnehmer lernen, wie man bloggt. Genau, und das tun sie, indem sie ab und an mal einen Blick natürlich in das NetBib-Blog selber werfen und ein wenig in die Schnittstellen, die ja dem normalen Leser etwas verborgen bleiben. Ich grüße an dieser Stelle ganz nett nach Köln und vielleicht liest sich das schwülwarme Wetter ja wieder, über das Atlef sich schon im NetBib selber beschwert hat. Wie immer werfen wir im NetBib-Podcast einen Blick zurück in die letzte Woche und picken sozusagen die Rosinen aus dem großen NetBib-Kuchen heraus, um sie nochmal genüsslich nachzuschmecken. Mit den Rosinen werden wir uns diese Woche dann auch begnügen. Momentan ist nämlich kein Schwerpunktthema in Sicht. Außerdem muss ich mich noch ein wenig an den neuen Rechner hier gewöhnen. Der kommt mit einer neuen Soundkarte daher. Wenn es also etwas anders klingt als sonst, werde ich notfalls noch ein wenig dran schrauben. Ich bin mal gespannt, wie das klingt, wenn es online ist. Momentan klingt es allerdings in meinen Kopfhörern ganz gut. Etwas ungewohnt für mich auch noch, aber eigentlich dann doch ganz gut. Beginnen wir diesen NetBib-Podcast mit einem Zitat von einem sehr berühmten Autor. Und zwar ist das Ray Bradbury, den der Tagesspiegel interviewt hat. Und Ray Bradbury hat zur Literatur erstmal Folgendes gesagt: Er glaube weder an Lehrer noch an Universitäten, er glaube an Bibliotheken. Die ideale Ausbildung besteht in seinen Augen darin, dass man sich 10 Jahre in eine Bibliothek setzt, ein Buch nach dem anderen lese und auf diese Weise allmählich zu Sinn und Verstand kommen würde. Wie gesagt, das hat er in einem Interview mit dem Tagesspiegel gesagt. Anlass für dieses Interview war der Geburtstag des SF-Autors, wobei sich Ray Bradbury im Interview nicht unbedingt als SF-Autor selber bezeichnen würde, weil er meinte, ja gut, Fahrenheit 451 ist ja ein SF-Roman in dem Sinne, aber das andere sei ja alles eher Fantasy gewesen. 22. August, da hatte Ray Bradbury Geburtstag, nachträglich gratulieren kann aber ja auch nicht schaden. Und zum Schluss möchte ich dann nochmal was zitieren, nämlich eine bemerkenswerte Antwort von Ray Bradbury auf eine Frage, die der Interviewer im Tagesspiegel dann gestellt hat. Und zwar fragt der Interviewer nach den Feinden des Lesers. Der Feind des Lesers im Roman Fahrenheit 451 sei ja der Staat. Wer sei denn jetzt heute der Feind für die Leser? Immer noch der Staat oder eher die Großkonzerne oder die Medien? Und da hat Ray Bradbury dazu gesagt, eine Mischung aus allem. Die Erfindung des Computers, der Medien, von all dem, was über Leitungen oder drahtlos durch die Luft zu uns ins Heim dringt, all diese Spielzeuge, nach denen wir süchtig geworden sind, im Zentrum von all dem steht einfach ein bedauerlicher Mangel an Grips, an Intelligenz. Wenn wir noch mehr Kino und Fernsehen, noch mehr E-Mails wollen, müssen wir dafür sorgen, dass dahinter auch Grips steht. In der letzten Woche hatte das NetBib ja einen Eintrag, der sich nannte Zukunftssichere Bibliotheken, bei dem es auch um die sogenannten alten, nicht so wilden Bibliothekare und Bibliothekarinnen ging, die sich mit den neuen Technologien und den Benutzer- und Benutzerinnen-Erwartungen nicht so recht beschäftigen wollen und nicht begreifen, dass sie sich mitten in einer Revolution befinden, die von Bibliotheken grundlegende Veränderungen erfordert, wie Jakob es recht treffend zusammengefasst hat. Passend zu diesem Thema hat dann Bill Drew in seinem Weblog einen Beitrag gepostet, den er sicherheitshalber allerdings mit einer Warnung versehen hat. Aber naja, auch so ist klar, dass man das natürlich auf keinen Fall verallgemeinern kann. Es gibt wohl genauso viel Alte, die wohlinformiert und engagiert sind, wie es Jüngere gibt, die sich in ihrem Job bequem gemacht haben. Bill Drew schreibt allgemein über seine Erfahrungen über Older Librarians and Change und er sagt, I'm getting extremely frustrated with librarians of my generation and older that are afraid of change and the unknown. I really do not understand it at all. In my view, my generation has seen and has created more changes in technology and the world than any previous generation. Because of that, we should be more open to it and actively take part in it, celebrate it. Man sollte sich den ganzen Rant, wie es ja so schön auf Deutsch-Englisch heißt, nochmal durchlesen, Order Librarians and Change. Den Link dazu gibt's im NetBib-Podcast-Themenüberblick. Falls Sie in der Mittagspause mal so ein paar Minuten Zeit haben, Ihr Rechner eine Soundkarte hat und Sie YouTube ansurfen können, sollten Sie mal nach dem Begriff Hi-Fi Sci-Fi Library suchen, beziehungsweise Hi-Fi Sci-Fi Librarian. Wenn Ihnen das zu kompliziert ist, gehen Sie einfach auf log.netbib.de in die Themenübersicht für diesen Podcast. Da gibt es auch den Link dazu und da gibt es dann auch nochmal das Video. Der Song war ja schon ein bisschen länger in Arbeit, aber jetzt ist das komplette Video fertig. David Lee King und Michael Porter haben ein wirklich witziges Video mit schmissiger Musik gestaltet, meint Itlef Stabenow. Beim ersten Durchlauf erkannte er Jessamine West unter den Darsteller und Darstellerinnen und er war recht beeindruckt von den anderen bekannten Namen, die dann bei den Lyrics and Credits gelistet sind. Vielleicht mal so ein kurzer Auszug aus dem Lyrics. To prepare our libraries, we must be informed, explore lots and have fun learning how to evolve. Learn about things like gaming, social software and being just where our users are. That brings us huge wows. Look at open source software and the Creative Commons. Look at Netflix and iTunes and learn how we can take competition, turn it into fruition, the library for tomorrow and now. Wenn ich jetzt die Reime nicht so ganz betont habe, dann macht das gar nichts, denn Sie sollten sich das Ganze auch mal selber anschauen. Wirklich sehr ein witziges Video und mal ein Beweis dafür, dass Bibliothekare halt nicht immer nur hinter der Theke sind und Gläser haben und Dutz und ja, sowas eben halt, ne? Die ZLB in Berlin hat momentan einen Rechtsstreit auszufechten mit einer ABM-Kraft, und zwar einem Diplom-Bibliothekar. Es handelt sich um eine Berufungsverhandlung. Über die erste Verhandlung wurde schon im NetBib-Blog berichtet. Und das Ganze findet sich dann in voller Länge auf PR Sozial. Den Link zu diesem Blog finden Sie dann auch bei uns in der Themenübersicht. Das Ganze ist schon eine Weile her, beziehungsweise es gab da schon etliche Verhandlungen, Vorverhandlungen und so weiter und so fort. Es geht eigentlich, um das Ganze mal zusammenzufassen, um das ganze Feld tarifgerechter Bezahlung und deren Aushöhlung im Zuge von Arbeitsförderungsmaßnahmen. Jürgen Plieninger führt an, ja, dass da ja vor kurzem was mit 1-Euro-Kräften in Pflegeheimen war, wo die Familienministerin ja meinte, dass sie jede Menge qualifizierter Arbeitsloser vorhanden seien, die doch diese Tätigkeit machen könnten. Denn die Begründung dafür war, sie hätten die Qualifizierung bzw. die Arbeitspraxis davon. Das ist natürlich auch so ein Argument, das sich natürlich auch auf diese 2-Euro-Jobs, mittlerweile sind es 2-Euro-Jobs, ja, nicht nur 1-Euro-Jobs, oder GWA-Kräfte oder was auch immer, wie man das nennen mag, eben halt auch zutrifft, die halt in Bibliotheken arbeiten. Im Bibliothekswesen gibt es also jetzt auch dieselbe Problematik. Qualifizierte Arbeitslose zu finden ist ja eigentlich kein Problem, doch diese ohne eine ernsthafte Perspektive einer Weiterbeschaffung anzusetzen, das findet Jürgen Plieninger ja gut. Also er meint, da kann er dann den sozialkämpferischen Ton von PR Sozial dann doch etwas verstehen. Sollte man sich mal anschauen, es gibt jede Menge Links zu dieser Thematik bei PR Sozial. Ich bin mal gespannt, was die ZLB da macht, beziehungsweise wie der Rechtsstreit da dann zu einem Ende finden wird. Die Stadtbücherei in Weimar darf sich freuen. Sie erhält nämlich den Thüringer Bibliothekspreis 2008. Mitgeteilt hat das der Thüringer Bibliotheksverband am Dienstag. Allerdings wird der Preis selber erst am 29. Oktober verliehen, anlässlich des 14. Thüringer Bibliothekstages in Mühlhausen. Die Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen verleiht diesen Award und er ist dotiert immerhin mit 10.000 Euro. Im vergangenen Jahr konnte die Stadtbücherei der Klassikerstadt Weimar laut Verbandsangaben über 135.000 Besucher und rund 400.000 Entleihungen registrieren. Die Bibliothek ist also die sechste, die diesen Thüringer Bibliothekspreis erhält. Der wird jährlich verliehen. Mit zwei mit jeweils 2500 Euro dotierten Förderpreisen werden in diesem Jahr dann auch noch Projekte gefördert, und zwar einerseits ein Projekt der Stadtbibliothek Blankenheim im Landkreis Weimarer Land und der Gemeindebibliothek Kannawurf im Landkreis Simmerdaar. Diese Auszeichnung, dieser Bibliotheks-Award, soll nicht nur die Bücherei, sondern auch die Stadt Weimar ehren, sagt die Stiftung. So habe die Stadt weggefallene Landesmittel in diesem Jahr komplett mit kommunalen Mitteln kompensiert und damit die personelle und finanzielle Ausstattung der Bücherei sichergestellt, sagte der Geschäftsführer der Stiftung Thomas Wurzel. Und positiv merkte er noch an, sei, dass Kinder und Jugendliche bis zu ihrem 18. Geburtstag von Gebühren befreit sind. Tja, da möchte man in Thüringen wahrlich vielleicht nochmal jung sein. Herzlichen Glückwunsch an die Stadtbücherei in Weimar, die den Thüringer Bibliothekspreis 2008 erhält. Über die Erfahrungen mit dem Webauftritt für die Aktion Lesestark, Dresden blättert die Welt auf, hat Markus ja berichtet. Und es gibt noch einen technischen Abschlussbericht. Da gibt er dann Erläuterungen, welche Plugins er aus welchem Grund für die Realisierung benutzt hat. Das Ganze konnte man auch in seinem Twitter-Account übrigens verfolgen. Recht gut, da hat er auch immer mal drüber berichtet und Links reingeschmissen. Darf ich das jetzt in diesem Podcast sagen, dass man Links in Twitter reinschmeißt? Ich lasse es jetzt mal so drin. Er hat darüber getwittert und hat jetzt nochmal einen technischen Abschlussbericht geschrieben für das Projekt Lesestark, Dresden blättert die Welt auf, Leseförderung für die etwas jüngeren Leser in Dresden. Und das Ganze wurde realisiert mit WordPress. Welche Plugins aus welchem Grund für die Realisierung benutzt worden sind, das hat er dann nochmal dargelegt. Das Ganze sei, so meint Etlev, ein recht gelungenes Beispiel für die Nutzung von WordPress als Content-Management-System, wenngleich er auch bei Twitter schon angemerkt hat, dass er statische Seiten irgendwie nicht so toll findet, aber das ist dann halt immer, ja, Geschmackssache natürlich. Zum Schluss dieses Podcastes dann noch, ja, wie soll ich es nennen, Werbung in eigener Sache ist es schwer nicht, aber vielleicht nochmal der Hinweis darauf, weil, naja, das Ganze liegt mir natürlich auch am Herzen, weil ich da mitarbeite, schon klar, aber ich denke mal, dem einen oder anderen wird es nochmal so interessieren, und zwar geht es um das Gemeinschaftsprojekt des Bücherfonds, das von der Stadt Duisburg und dem Verein Immersat auf die Beine gestellt worden ist. Seit Beginn des neuen Schuljahres, also seit letztem Monat, gibt es 21 Medienverwalter, die unter anderem in den Schulbibliotheken aushelfen, die aber auch dafür sorgen sollen, dass eben halt Kinder von ALG-2-Empfängern den Zugang zu Schulbüchern ermöglicht bekommen, denn, weiß vielleicht der ein oder andere, im Gegensatz zu Sozialhilfeempfängern gibt es dann eben keinen Zuschuss mehr für den Schulbedarf. Das ist in diesem Satz von den 300, wie viel sind es jetzt, 51 Euro, eben halt soll da mit drin sein. Eine Auflistung davon würde mich auch nochmal interessieren, wie viel da vorgesehen sind. Die meisten haben dann halt so ihre Probleme damit, eben halt Schulbücher zu finden oder eben halt neue zu kaufen. Deswegen soll es einerseits diese Schulbörsen geben, andererseits gibt es dann natürlich auch eine Unterstützung für die Schulbibliotheken vor Ort. 45.000 Euro sind schon an die 88 Duisburger Grundschulen geflossen, sind aber auch noch zwei Hauptschulen mit dabei, muss ich jetzt auch nochmal sagen. Das Spendenkonto könnte allerdings noch ein bisschen was vertragen, denn eigentlich wären es 600.000 Euro, die da ja eigentlich aufs Konto fließen müssten, um nochmal komplett allen zu helfen. Und an dieser Stelle sage ich dann nochmal, werfen Sie einen Blick in die DAZ, beziehungsweise in den Artikel von Der Westen, dann sehen Sie da auch das Spendenkonto und ja, wie gesagt, das Ganze liegt mir ein bisschen mehr am Herzen, weil ich da eben halt mitarbeite, ist eine gute Geschichte. Ja, Fragen, Anmerkungen, wie immer, einerseits natürlich direkt als Kommentar in log.netbe.de reinschreiben, unterhalb der Podcast-Themenübersicht. Ich bin mit diesen Fachbegriffen nicht mehr so vertraut und ich muss mir auch noch mal gucken, wie ich das hier mit dem Arbeiten organisiere. Schließlich ist der Aufnahme-PC nicht der Internet-PC. Aber bevor ich hier allzu sehr ins Detail gehe, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass es natürlich einerseits die Kommentarmöglichkeit gibt. Dann können Sie aber auch per Mail-Formular was schicken, wenn Sie mögen. Findet sich auch bei log.netbe.de. Und des Weiteren, ja, freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Bis dann zur nächsten Woche, jetzt wieder regelmäßiger. Kann sein, dass ich nochmal eine oder zwei Wochen ausfalle zwischendurch. Kann ich noch nicht absehen, aber eigentlich geht der NetBe-Podcast jetzt seinen geregelten Gang.